als sie mit einem Mal unter den Personalnachrichten Königlich Bayerische Kammervirtuose Erwin Lindbach, über dessen große Erfolge am spanischen Hof wir kürzlich zu berichten in der Lage waren, ist von der Königin von Spanien durch Verleihung des Verdienstordens ausgezeichnet worden. Ein Lächeln ging über ihr Gesicht. Es war ihr, als stände diese Notiz nur für sie da. Als hätte er dieses Mittel gewählt, um sich mit ihr zu verständigen.